Denken leg will ich immer ein ganz anderer sein. Als verschollener Königssohn, all die schönen Frauen befreien. Doch wie auch immer, ich find mich damit ab, dass ich hier in meinem Zimmer nur mich hab. Doch wie auch immer, ich find mich damit ab, dass ich hier in meinem Zimmer nur mich hab. Eigentlich will ich immer ein ganz anderer sein. Von meinem Freund dem Kapitän, das Piratenschiff ausleihen. Doch wie auch immer, ich find mich damit ab, dass ich hier in meinem Zimmer nur mich hab. Wie kommt das eigentlich, dass man immer